Tür. Es ist wild und ist fern, doch sie machen nicht auf, wollen nicht sehen, was dabei auf sie lauert. Hinterm Schutz der Fassade.